you are not ready, get ready. Oh, ich hasse Portale. Hätte gedacht, dass Dämonen so schleimig sein können. Wo bin ich jetzt? Oh, hier hat man mal eine Weitsicht. Oh, ist das schön hier. Schöne Schneelandschaft. Wo sieht man ein Dorf? Was war das? Was fliegt denn da auf das Dorf zu? Ist das ein Drache? Oh, nö. Na dann. Komm her, du Fee! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren musikalischen Ausgabe von Kaboom, Junge! Ihr wisst, wie es läuft. Wir reden hier wieder einmal über großartige Musik aus großartigen Videospielen. Fangen wir gleich an mit Arcanum auf Steamworks and Magic Obscura. Es ist ein Spiel von 2001. Es ist ein isometrisches Rollenspiel tatsächlich. Man könnte tatsächlich sagen, so eine Art CRPG. Sehr unterschätzt gewesen, sehr cool gewesen, war damals von Sega gepublished. Und der Soundtrack wurde komponiert und produziert von Ben Hugh, der unter anderem verantwortlich war für Half-Life Blue Shift, Ground Control, SWAT 3, Half-Life Opposing Force, Gabriel Knight 3, Blood and Sacred, Blood of the Damned, King's Quest, Mask of Eternity und zu guter Letzt Mythica oder auch Lassitude Larry, Yacht nach Liebe. Ein unglaublich geniales Game, meines Erachtens. Es ist sehr unterschätzt gewesen. Ist auch leider sehr schnell verschwunden. Es wäre cool, wenn es davon nochmal so ein Remake geben würde. Es gibt eine Version bei, ihr wisst es, Good Old Games natürlich, die man wunderbar auf heutigen Systemen noch spielen kann. Aber dennoch, ich wäre sehr dafür, wenn wir dieses Ding nochmal kriegen täten und aus diesem wunderbaren Game sehr unterschätzten und leider auch vergessenen Game spiele ich euch jetzt das Main Theme. Viel Vergnügen. 3DS. Ich vermisse es so ein bisschen, auf dem 3DS zu spielen. Heutzutage ist mir das unmöglich, weil ich einfach kein Fan bin von mehr von Handhelds irgendwie. Es ist mir zu klein. Weiß auch nicht. Dadurch habe ich aber Spiele verpasst, wie zum Beispiel Bravely Default, was ich mir vor ein paar Monaten relativ kürzlich nochmal organisiert habe. Weil ich habe Bravely Second und Bravely Default 2, aber ich habe nie den ersten gehabt und gespielt. Ich habe nur gehört, dass es sau gut sein soll. Deswegen habe ich es mir mal organisiert. Das Problem ist halt, dieser kleine Bildschirm. Ich frage mich, ob man seinen 3DS an den Fernseher anschließen kann. Vielleicht, mal gucken, wer weiß. Auf jeden Fall wäre mir dann die Möglichkeit, könnte ich dann dieses großartige Spiel spielen und könnte diesem fantastischen Soundtrack zuhören, der produziert wurde von Revo. Jetzt fragt man sich natürlich, wer zur Hölle ist Revo? Revo ist der Komponist, Gitarrist und Sänger und Texter des japanischen Musikprojekts Sound Horizon. Die haben sich damals mit denen zusammengeschlossen, mit Square, und haben gesagt, hey, macht uns doch bitte den Soundtrack für Bravely Default. Und dann haben sie gesagt, ja, machen wir. Und daraus ist ein fantastischer Soundtrack entstanden. Und daraus spiele ich euch jetzt Between Light and Shadow. Ihr kennt sicherlich die Games, wo man sagt, nur noch eine Runde, nur noch eine Runde, nur noch eine Runde. Scheiße, es ist 4 Uhr morgens. Und da gehört Civilization 6 eindeutig dazu. Und natürlich gehört zu Civilization 6 auch eindeutig dieser fantastische, großartige, geniale Soundtrack, geschrieben und komponiert von Christopher Tin. Christopher Tin ist ein unglaublich genialer Komponist, der so geile Musik geschrieben hat. Unter anderem ist er auch für das großartige Intro verantwortlich von Civilization 4 und auch für das Intro von Civilization 6. Daraus, dass ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, deswegen dürfte ich jetzt mit mir gemeinsam den großartigen Song hören, von Christopher Tin produziert. Sogno di Volare oder auch The Dream of Flight. vergessene Spielereien, die sich selbst erschossen haben mit Teil 3. Ja, dazu kann man tatsächlich sagen, gehört dieses Spiel dazu, und zwar Darksiders. Darksiders 1 ist meines Erachtens der beste Teil der Reihe, ist ein Action-Hack-and-Slay mit Hope von Spring-Einlagen und einer eigentlich ziemlich coolen Story. Die Apokalypse wurde ausgelöst, Krieg kommt auf die Erde und er wird dafür verantwortlich gemacht, dass die Menschheit zerstört wurde. Und das muss er halt irgendwie richten, dann stellt sich heraus, Intrigen und so weiter. Gab es 3 Teile von, Teil 1 ist meines Erachtens der beste, Teil 2 möchte unbedingt Diablo sein und Teil 3 möchte Dark Souls sein. Und das den dritten haben sie völlig versaut. Dann gibt es noch einen vierten, so einen isometrischen Teil, tatsächlich so eine Art Diablo, der ist ganz nett. Aber ansonsten ist die Serie ziemlich tot. Nichtsdestotrotz, der Soundtrack von dem Ding war ziemlich cool. Ist nämlich von Jasper Kit Jacobson geschrieben, der unter anderem verantwortlich war für MDK2, Hitman Codename 47, Hitman 2, Freedom Fighters, Assassin's Creed, Kanan Lynch Dead Man, Unreal Tournament 3, Borderlands mit sehr vielen anderen Leuten, Assassin's Creed 2, State of Decay. Also der hat schon einiges gemacht. Und aus dem großartigen Soundtrack von Darksiders spiele ich euch jetzt das Intro-Theme. Weil es ist großartig. Es ist super. Also, ja, spielt das Game. Es ist geil. Zumindest den ersten. Die anderen könnten liegen lassen. Thank you. wollte nicht schon mal immer böse sein und aller James Bond Manier seine eigene Vulkanbasis errichten und so heimlich Schemes gegen die bösen, bösen, bösen Guten erstellen. bei dem, wenn das für euch etwas ist, dann seid ihr bei Evil Genius oder auch Evil Genius 2 genau richtig. Weil Evil Genius ist eine Art Wirtschaftssimulation, in dem ihr einen bösen James Bond-Bösewicht spielt und Fallen erstellt. Man könnte es tatsächlich ein bisschen vergleichen mit Dungeon Keeper. Nur halt mehr comic-lastig und mehr auf Witz gemacht. Also auch. Es ist ziemlich cool. Es erschien ein zweiter Teil, der ziemlich schnell wieder verschwunden ist, leider. Ich habe ihn selber nicht gespielt, aber ich kenne mich noch aus dem allerersten Teil. Der Soundtrack wurde produziert von James Hennigan, der unter anderem mitgearbeitet hat bei Super Smash Bros. Ultimate, Transformers Universe, mehreren Harry Potters, Saints Row 4, Command & Conquer Alarmstufe Rot 3 Uprising und Alarmstufe Rot 3 Commander's Challenges. Unter anderem auch bei Brute Force war er dabei, bei Privateer und bei FIFA Soccer Manager. Aus diesem ziemlich interessanten Game, kann man tatsächlich sagen, spiele ich euch jetzt auch wieder das Main Theme. Viel Vergnügen. Super Nintendo. Eine meiner allerersten Konsolen. Ein fantastisches Gerät mit großartigen Spielen, wie zum Beispiel F-Zero. F-Zero ist bis heute noch einer meiner absoluten Favoriten, was Rennspiele angeht. Ich bin kein besonders großer Rennspielfan, aber F-Zero habe ich damals gespielt wie blöd und eigentlich auch meistens nur eine Strecke, weil mir die anderen Strecken zu schwer waren. Und das war Mute City. Und genau aus diesem Game spiele ich euch jetzt den Soundtrack von Mute City, der übrigens komponiert wurde von Yumiko Kanki, die damals in der SNES-Ära für Nintendo gearbeitet hat als Sounddesignerin und unter anderem verantwortlich war für den Soundtrack von F-Zero und Star Fox 2. Ja, und wie gesagt, es wird Zeit, sich in sein futuristisches Auto zu schwingen und andere Leute von der Strecke zu stoßen. Let's go. Wenn es ein Handheld gibt, den ich leider nur sehr spät besessen habe und auch eigentlich nur für ein Game, dann ist es der Game Boy Advance. Ich habe mir damals ein Game Boy Advance gekauft, eigentlich nur für Final Fantasy Tactics, was ich auch sehr, sehr lange gespielt habe. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass es für den Advance großartige Rollenspiele gibt, wie zum Beispiel Golden Sun, was ich nur angespielt hatte. Mein Co-Moderator Jürgen ist ein riesengroßer Fan von den beiden Golden Sun Games, der euch bestimmt später auch in irgendeinem weiteren Podcast davon erzählen kann. Ich möchte ihm hiermit aber eine Freude machen und ihm einfach aus dem Soundtrack von Golden Sun die Elemental Stars spielen, der übrigens produziert wurde von Motoi Sakuraba, der unter anderem verantwortlich ist im Prinzip für den Soundtrack aller Tales-Teile und für den Soundtrack aller Star Ocean-Teile. Oder aber auch für die Musik von Mario Golf Super Rush. Großartig. Wie gesagt, das ist mein kleines Geschenk an Jürgen und ich möchte nicht weiter darüber reden, sondern hört's einfach, es ist großartig. Thank you. Kommen wir zu Games, die ich nicht mag, wo der Soundtrack geil ist. ich bin kein besonders großer Halo-Fan, aber ich muss zugeben, das Intro von Halo ist großartig. Dieser aufschwellende Chor, dieser großartige Gesang, fantastisch. Produziert und komponiert wurde der Soundtrack von Halo von Martin O'Donnell und Michael Salvatori. Und die beiden sind verantwortlich unter anderem für die komplette Halo-Reihe, für Destiny, für Subterra Core, einem großartigen Rollenspiel, was kein Schwein mehr kennt aus dem Jahre 1999. Übrigens auch sehr empfehlenswert. Und für Myth 1 und 2. Großartiges Intro, großartiger, legendärer, also tatsächlich legendäres Theme, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Adventure Games. Ich bin ein riesengroßer Fan von Adventure Games. Ja, im Prinzip spielt man nur eine Geschichte nach, löst ein paar Rätsel, damit man der Geschichte weiterkommt. Dennoch, irgendwas hat es. Es ist so, es sind gut geschriebene Geschichten, die man gerne hört, die man gerne sieht, oder die man gerne mitfiebert sozusagen. Ich finde Adventures immer noch großartig. Und eines meiner absoluten Lieblings-Adventure bis zum heutigen Tage ist Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wo ich immer noch sage, dass das der bessere vierte Teil der Reihe ist. Warum macht ihr nicht einfach da? Egal, was soll's. Der Soundtrack wurde unter anderem brüllend komponiert von Clint Bayakain und aus dem großartigen Indiana Jones and the Fate of Atlantis spiele ich euch jetzt den Titel Sophia's Atlantis Presentation. Thank you. Ihr wollt mal was anderes spielen, außer Pokémon, aber irgendwie doch dasselbe wie Pokémon. Wie wär's denn mit Jade Cocoon? Jade Cocoon ist eine Art Rollenspiel, ist eine Art Rollenspiel und für Pokémon-Spiele typisches, mit Pokémon-Spiele typisches Sammelelement. Das heißt, man fängt Käfer oder Monster und tut sie gegeneinander antreten und tut sie dann in einer eigentlich relativ hübschen, gut gealterten 3D-Umgebung. Der Soundtrack von dem Spiel wurde produziert von Kimitaka Matsumai, der unter anderem verantwortlich war für Dragon Quest Swords, Siren, Harvest Moon, Save the Homeland. Großartig. Aus dem fantastischen Game spiele ich euch jetzt Legend of Arcana und grüße hiermit meinen Co-Moderator Markus. Viel Vergnügen. Mein Lieblings-Kingdom Hearts. Ach, erinnert euch noch, als die Spiele noch großartig waren, halbwegs Sinn ergaben und nicht völlig den Wahnsinn verfallen sind. Ach, langes her. Bei Kingdom Hearts 2 erinnere ich mich noch ganz gut, als ich es mir damals geholt habe und es eingelegt habe und diesen fantastischen Menü-Sound hörte. Oh Gott, dieser Menü, oh Gott, er war so fantastisch. Er war so gut geschrieben. Er war so... Den höre ich heute noch gern. Der Titel lautet übrigens Dear Beloved und ist produziert worden von Yoko Shimomura, die unter anderem verantwortlich ist für im Prinzip alle Kingdom Hearts Teile, Xenoblade Chronicles, Final Fantasy 15, unter anderem auch Mario Luigi Superstar Saga, und natürlich auch Kingdom Hearts 2. Also, es ist, oh Gott, es ist, ich schwärme. Ich kann nicht aufhören zu schwärmen. Ich esse laufen lassen, Augen zu und träumen. Wenn man mich fragt, ob es eine Spielereihe gibt, die es verdient hat, die endlich ihre verdiente Aufmerksamkeit bekommen hat, dann ist es eindeutig die Ryugagotoku-Reihe. Oder auch Yakuza. Oder auch Like a Dragon, wie sie jetzt mittlerweile heißt. Es sind fantastische Games, wo ich damals schon gesagt habe, die sind großartig. Die habe ich viele Leute mit angesteckt. Spielt Yakuza, ist ein fantastisches Game. Spiel Yakuza, ist ein großartiges Spiel. Spiel die Yakuza-Reihe, sind fantastische Games. Das Marketing zu Teil 1 war Shit. Es ist nämlich kein japanisches GTA, sondern einfach eine großartige erzählte Geschichte mit Kämpfen zwischendrin. Fantastisch. Und der Soundtrack, Gott, diese Soundtracks sind so geil. Produziert wurde der Soundtrack von Shihiro Aoki. Die macht einen fantastischen Job. Absolut. Auch im neuesten Teil, aus dem ich euch jetzt einen Song spielen werde, aus dem neuesten erschienenen Teil, Like a Dragon Gaiden, war ein fantastisches Game mit einem großartigen, unglaublich geilen Soundtrack. Wie gesagt, aus Like of the Dragon Gaiden jetzt hier in Full Blast. Wenn es ein Spiel gibt, was ich nie vergessen werde, dann ist es eindeutig Max Payne 2. Oh, diese fantastische Story, dieser großartige Soundtrack, dieses geile Gameplay. Max Payne, allgemein die Reihe Max Payne, ist für mich absolut großartig. Ich bin ein riesengroßer Fan des Remedy Universe und finde, die können einfach keine Scheiße bauen. Was sagt's? Die machen keinen Scheiß. Deswegen ist es eins der besten Games aller Zeiten für mich. Das Main-Theme davon, vom zweiten Teil, ist einfach nur so, so verdammt gut, dass ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte. Hier nun das Max Payne 2-Theme, komponiert von Kerzki Hataka. Wolltet ihr immer schon mal James Bond sein in dem Videogame? Dann empfehle ich euch nicht diese Versoftungen von James Bond, sondern ich empfehle euch No One Lives Forever, in dem man als Kate Archer in den Swinging 60s als Spezialagentin durch die Gegend rennt und Leute niederballert. Großartiges Spiel, großartiger Soundtrack, der produziert wurde von Guy Whitmore, der unter anderem verantwortlich war für Claw und für Die Hard Nakatomi Plaza, eine furchtbare Shooter-Version von dem Stimm-Langsam-Film. Peg 2, Shivers, Shivers 2, Blood 2, The Chosen und Shogu Mobile Armor Division. Der Soundtrack ist großartig, das Spiel ist großartig und daraus will ich euch jetzt einfach mal das Intro spielen. Es ist so richtig schön James Bond filmmäßig. Wenn es dieses Jahr ein Spiel gab, was komplett übersehen wurde von sehr, sehr vielen Leuten, natürlich weil dieses Jahr einfach ein fantastisches Spielejahr war, unter anderem auch, dann ist es aber eindeutig Octopath Traveler 2. Ich bin sehr großer Fan vom ersten Teil und auch vom Soundtrack des ersten Teils. Und als ich dann gesehen habe, dass Yasunori Nishiki auch für den zweiten Teil die Musik gemacht habe, habe ich mir mal eben den Trailer dazu angehört und ich war sofort verliebt in diesen fantastischen Soundtrack. Das Spiel soll sogar besser sein als der erste Teil, weil die Story tatsächlich von den einzelnen Charakteren zusammenhängt. Das ist mal nebensächlich. Dennoch, hört euch diesen Soundtrack an. Oh, fuck yeah. Ist das ein geiler Soundtrack. Es macht richtig Bock, das Spiel direkt reinzulegen und loszulegen und 150 Stunden nichts anderes zu tun, als auch mit meinem Traveler zu spielen. Let's go. Wenn es eine Spielereihe gibt, die ich absolut vergöttere und nie wieder loslassen werde, dann ist es die Persona-Reihe. Ich bin tierischer Fan dieser Games. Die sind so gut. Highschool-Simulationen mit Dungeon-Kämpfen und Dating? Fuck yeah, nehme ich auf jeden Fall. Großartige Games. Sind von Atlus produziert und daraus spiele ich euch jetzt aus dem vierten Teil der Reihe, einer meiner Lieblingsteile, Like a Dream Come True. Der Soundtrack von dem großartigen Game wurde übrigens produziert von Shoji Meguro. Unter anderem ist derjenige verantwortlich für jeden einzelnen Persona-Teil. Unter anderem auch die Persona Q-Reihe, Persona 5. Sogar für die Animationen hat er die Musik gemacht. Und auch für den Film hat er die Musik gemacht. Es ist großartig. Holt euch diese Games. Holt euch 3 und 4. Die sind jetzt in der neuen Version erhältlich. 3 bekommt ein Remake nächstes Jahr. 5 ist sowieso genial. Holt euch die Games. Spielt sie. Glaubt mir, ihr bereut's nicht. Kommen wir zu Quirrell's Edge. Nein, wir kommen natürlich zu Mirror's Edge Catalyst dieses Mal. Da ich Mirror's Edge 1 schon relativ ausgereizt habe, dachte ich mir, ich spiele euch etwas aus Mirror's Edge Catalyst, dem sozusagen Remake-zweiten Teil der großartigen Mirror's Edge-Reihe. Ihr wisst, ich liebe dieses Game. Ihr wisst, ich liebe den Soundtrack. Ich vergöttere den Soundtrack aus Teil 1. Aber auch der Soundtrack aus Teil 2, welcher von Solar Fields gemacht wurde, ist fantastisch. Und daraus spiele ich euch jetzt einfach Mirror's Edge Catalyst. We'll be right back. Wollt ihr auch mal so überrascht sein wie ich über ein Videospiel, von dem ihr eigentlich nicht gedacht habt, dass es gut sein kann, aber trotzdem gut ist? Dann empfehle ich euch Ruined King, a League of Legends Story. Ihr habt richtig gehört. Die Jungs von League of Legends Studio haben tatsächlich ein Rollenspiel rausgebracht mit den Charakteren dieser Games, das richtig, richtig gut ist. Und zwar verdammt gutes. Storytechnisch sehr interessant, spielerisch sehr cool gemacht mit rundenbasierten Kämpfen, mit einem coolen Kampfsystem, mit so einer Art Twist in dem Kampfsystem drin und mit einem unglaublich geilen Soundtrack, der gemacht wurde von Gareth Cooker, der unter anderem mitgearbeitet hat bei Minecraft, Ark Survival Evolved, Ori and the Will of the Wisp, Halo Infinite, Mario Rabbit Sparks of Hope und auch bei Ark 2. Es ist ein großartiges Spiel, was ich wirklich, wirklich nur empfehlen kann. Und daraus spiele ich euch jetzt Dark Clouds on the Horizon. Wer wollte nicht schon mal einen Klumpen Fleisch spielen, der sich durch sehr, sehr abstruse und ziemlich schwierige Level züpft? Wer das immer schon mal machen wollte, der ist bei Super Meat Boy richtig aufgehoben. Ein fuckschweres Jumper-Game, meines Erachtens, aber auch sehr addictive. Das heißt, man kann auch irgendwie nicht mehr aufhören, auch wenn man komplett voller Rage dran sitzt und den Bildschirm anbrüllt und es dann doch irgendwann geschafft hat. Irgendwie so, oh, Gott sei Dank. Und man sieht dann all seine tausende Versuche sterben, bevor dann sein eigener Versuch das Endlevel endlich gepackt hat. Oh je. Großartiges Spiel, großartiger Soundtrack, der produziert wurde von Danny Baranowski, der unter anderem verantwortlich ist für Cadence of Hyrule, das DLC von Crypt of the Necrodancer selber, Desktop Dungeons und Cave Story 3D. Großartiger Soundtrack, also meines Erachtens dieser Chiptune ist einfach nur geil und daraus spiele ich euch jetzt einfach mal Super Meat Boy. We'll be right back. Es gibt Spiele, die kann man irgendwie immer kaufen. Es gibt Spiele, die habe ich immer und immer wieder gekauft. Eins davon ist The Elder Scrolls Skyrim. Ich besitze es für PC, für die Switch, für die PS3, für die PS4, für die Xbox 360, für die Xbox One. Ich könnte es auch auf meinem Kühlschrank spielen, glaube ich, wenn ich wollte. Oder auf meiner Mikrowelle. Oder auf meinem Taschenrechner. Es ist ja für alles erschienen. Die VR-Variante habe ich auch noch. Skyrim ist halt ein großartiges Spiel. Ich liebe es bis heute. Ich kann mich bis heute immer in dieser Welt verlieren. Immer durch die Gegend drin, diese fantastischen Weitsicht, diese großartigen verschneiten Berge ansehen. Und dabei den großartigen, genialen Soundtrack von Jeremy Soule im Ohr haben zu The Elder Scrolls Skyrim. Es ist... Oh, es ist so, so, so, so fantastisch. Und aus dem großartigen, genialen Soundtrack spiele ich euch jetzt Far Horizons. Einfach nur in die Berge schauen, in diese verschneiten Berge schauen und zusehen, wie ein Drache ein Dorf grillt. Thank you. Uncharted, das moderne Indiana Jones. Oder auch das moderne Lara Croft, könnte man fast sagen. Muss ich die neuen Lara Crofts tatsächlich ziemlich viel abgeguckt haben. Doch, ich mag Uncharted. Ich finde Uncharted super. Ich mag den ersten Teil, ich liebe den zweiten Teil, ich finde den dritten Teil okay. Und ich vergöttere den vierten Teil der Reihe. Meines Erachtens großartige Games, großartiger Soundtrack, produziert von Greg Edmondson. Und aus dem zweiten Teil spiele ich euch jetzt, also aus Uncharted 2 Among Thieves, spiele ich euch jetzt Helicopter and Tanks. Games, die aus dem Nichts kommen und dann richtig derbe erfolgreich sind, sind immer wieder cool. Wie zum Beispiel Valheim. Valheim ist ein Survival-Crafting-Game, in dem man einen Wikinger spielt, der in der Vorhölle versteckt und sich Odin beweisen muss, indem er Sachen craftet und Sachen kaputt haut, damit er irgendwann endlich nach Valhalla darf. Ist sehr, sehr geil, macht unglaublich viel Spaß. Mit Freunden viel mehr. Alleine ist es ein bisschen challenging, aber kann auch jede Menge Fun machen. Kann ich auch nur empfehlen. Großartiges Game, fantastischer Soundtrack, der produziert wurde übrigens von Patrick Jalstam. Und daraus spiele ich euch jetzt erstmal Meadows. Hört's euch an, schaut's euch an und vielleicht habt ihr ja Bock auf das Game. Es ist großartig, kostet auch nicht viel. Thank you. bleiben wir bei großartigen Indie-Games. Eins, das ich damals unglaublich lang und unglaublich oft gespielt habe, ist World of Goo. Ein sehr, sehr geiles Puzzle-Game mit kleinen Tropfen, die man sozusagen Brücken und so weiter bauen musste. Das war ziemlich cool. Das Coole ist, vor ein paar Wochen wurde World of Goo 2 angekündigt, was ich sehr, sehr geil finde. Und zwar vom guten Kyle Gabler, der unter anderem auch den Soundtrack für den ersten Teil und dann natürlich auch für den zweiten Teil gemacht hat. Ich freue mich drauf, ich kann es kaum erwarten. Und dadurch, dass ich euch beweisen möchte, dass The World of Goo einen großartigen Soundtrack hat, spiele ich euch jetzt hier Brave Adventurers. Xenoblade Chronicles ist so eine Reihe, die hat auf der Wii damals angefangen. Die Version habe ich sogar noch für die Wii U. Und ging dann irgendwann auf die Switch über, wovon es dann auch einen Remake von Teil 1 gab und einen neuesten Teil, und zwar Teil 3. Ich persönlich habe bis jetzt nur beendet den zweiten Teil und den ersten Teil bin ich gerade dabei und ich freue mich endlich, wenn ich den dritten Teil anfangen darf. Der Soundtrack dieser Games ist so verdammt gut. Er ist produziert von Tetsuya Takahashi und daraus spiele ich jetzt aus dem zweiten Teil dieser großartigen Games Where It All Began. Kennt ihr eigentlich noch den RPG Maker? Ich habe damals mit dem RPG Maker über meine eigenen kleinen Mini-Games erstellt. Mit furchtbaren Witzen und furchtbaren Insider-Sachen, die kein anderer Mensch wusste, außer ich und ein paar Freunde. es gibt aber auch sehr, sehr erfolgreiche RPG Maker Games, unter anderem Yuppie Psycho, was ein abgefahrenes, krankes Ding ist, was ich jedem empfehlen kann, mal auszuprobieren. Weil man kann es schlecht beschreiben, es ist absolut wahnsinnig. Der Soundtrack von diesem Spiel wurde produziert von Michael Garrett Kelly, der unter anderem auch verantwortlich war für das Cyberpunk-Bartender-Action-Game Valhalla, was großartig ist, meines Erachtens, und auch eigentlich genauso funktioniert wie Coffee Talk, wenn man das auch noch kennt, also aber auch sehr, sehr gut, kann ich auch nur empfehlen. Und aus Yuppie Psycho spiele ich euch jetzt Greenhorn. kommen wir zum letzten Track dieses Musikpodcasts, wo ich wieder ein bisschen cheaten musste. Und zwar zu The Legend of Zelda, wegen Z. Tears of the Kingdom. Ich finde persönlich Tears of the Kingdom sogar besser als Breath of the Wild. Genauso wie den Soundtrack. Der Soundtrack von beiden Teilen ist absolut fantastisch. Breath of the Wild hat mich tatsächlich zu einem Zelda-Fan gemacht. Ich bin gerade dabei, ein paar andere Zelda-Spiele durchzuspielen, die ich noch nie gespielt habe in meinem Leben. Und ja, aber Tears of the Kingdom war dieses Jahr ein absolutes Highlight für mich. Der Soundtrack wurde übrigens produziert von Manaka Katakao und den kann ich absolut nur empfehlen, weswegen ich euch jetzt die Titelsequenz spiele aus Tears of the Kingdom und mich damit auch direkt verabschiede. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke, dass ihr dieses Jahr wieder fleißig zugehört habt. Ich danke den neuen Listenern. Ich danke den alten Listenern. Ich danke euch einfach nur, dass ihr wie immer mich und meine zwei Co-Moderatoren durch dieses absolut bescheuerte Spielejahr begleitet habt. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.